Das Ö1 Hörspiel. Präsentiert von Kurt Reisnecker. Nobelpreisträger Luigi Pirandello nannte es sein Meisterwerk. Das 1922, ein Jahr nach Sechs Personen suchen einen Autor, veröffentlichte Drama Heinrich IV. Das Stück spielt Anfang des 20. Jahrhunderts und Michael Heldau ist ein italienischer Adeliger, der sich bei einem Maskenumzug als deutscher Kaiser Heinrich IV. Verkleidet, um, wie einst in Canossa, vor seiner Angebeteten, der Marchesa Mathilde, auf die Knie zu fallen. Aber er stürzt vom Pferd. Man kann vermuten, dass ein Rivale das Pferd zum Schauen brachte, wird bewusstlos und als er aus der Bewusstlosigkeit erwacht, glaubt er, Heinrich IV. Zu sein. Michael Heldau hat diesen namenlosen italienischen Adeligen mehrmals verkörpert. 1974 in einem Hörspiel, das Sie heute hören, und 1989 in einer Produktion im Wiener Akademietheater. Die Frage ist, wie wahnsinnig ist dieser angeblich Wahnsinnige? Pirandellos Stück thematisiert die Frage von Wahn und Normalität und ist zugleich ein raffinierter Thriller. Denn als die damals verehrte Frau, der eifersüchtige Rivale und Verwandte des Adeligen, gemeinsam mit einem Arzt nun 20 Jahre später mit einer Art Schocktherapie eine Heilung des Wahnsinnigen versuchen, stellt sich heraus, dass dieser schon lange nicht mehr so wahnsinnig ist, wie alle glauben. Was ist? Ich hörte ein Geräusch. Ich dachte, er kommt. Nein, er schläft. Verzeiht, dieser Saal, unsere Aufmachung. Ich meine die Kostüme, die wir angezogen haben. Was ist das für ein Heinrich IV.? Ich werde nicht klug daraus. Tag für Tag führen wir hier den Krieg zwischen Reich und Kirche auf. Das Kaiserreich gegen das Papsttum. Päpste und Gegenpäpste im Kampf. Könige und Gegenkönige. Ja, gut, das habe ich begriffen. Trotzdem finde ich mich doch nicht so recht in dieser Aufmachung. In diesem Saal. Ich habe doch gleich gesagt, das ist nicht die Tracht des 16. Jahrhunderts. Aber was heißt denn 16. Jahrhundert? Wir sind zwischen 1000 und 1100. Und du kannst es jedoch ausrechnen. 25. Januar des Jahres 1071. Vor Canossa. Ach du lieber Gott, so ein Irrtum. Das kann man wohl sagen, wenn du glaubst, du wärst am Hofe von Frankreich. Meine ganze historische Vorbereitung. Das hättet ihr mir doch früher sagen können, dass es sich um Heinrich IV. Von Deutschland handelt und nicht um den von Frankreich. Wie viele Bücher habe ich studiert in den 14 Tagen, die ich zur Vorbereitung hatte? Na, wusstest du denn nicht, dass Tito den Adalbert von Bremen spielt? Ach, gar nichts habe ich gewusst. Als Tito gestorben war, sagte der junge Marchese di Nolli... Eben, der junge Marchese. Hättet ihr mich nicht aufklären können? Wir sind Vasallen aus dem niederen Adel am Hofe Heinrich IV. Der Marchese bezahlt uns gut und wir spielen dafür dem Verrückten diese Komödie vor. Verstanden? Basta. Ich denke gar nicht daran. Vielen Dank, ich gehe. Beruhige dich doch, bring dich auf. Du kannst dich trösten. Auch wir wissen nicht, wer wir sind. Er ist Harald. Ich bin Landulf. Landulf? So nennt er uns. Wir haben uns daran gewöhnt. Aber wer sind wir wirklich? Namen aus jener Zeit. So ein Name ist auch der deine. Berthold. Nur Tito hat eine richtige schöne Rolle. Er durfte den Bischof von Bremen spielen. Wir drei sind sozusagen geheime Ratgeber. Ja. Die Historiker berichten, dass Heinrich IV. Beim hohen Adel verhasst war, weil er sich bei Hofe mit jungen Leuten aus dem niederen Adel umgeben hatte. Das also wären wir. Ja. Königliche Vasallen ihm ergeben. Wie Falstaffs Kumpanen um Prinz Heinz. Ach, es ist ein Jammer. Mit unseren Kostümen und diesem Aufwand könnten wir eine wunderbare Komparserie in einem historischen Schauspiel abgeben. Aber wir stehen alle nur herum und niemand ist da, der uns eine Szene aufführen lässt. Wir sind hier in diesen Kleidern, an diesem wunderschönen Hof und was tun wir? Nichts. Erlaube mal, so ist es ja nicht. Wir müssen doch auf seine Fragen eingehen können. Wehe, wenn er mit dir spricht und du bist nicht imstande, so zu antworten, wie er es haben will. Tja, das ist allerdings wahr. Aber wie soll ich ihm richtig antworten, wenn ich mich auf Heinrich IV. Von Frankreich vorbereitet habe? Das musst du schleunigst in Ordnung bringen. Ja, aber wie? Wir werden dir helfen. Du wirst sehen. In ganz kurzer Zeit wirst du dich ganz gut zurechtfinden. Lass uns nur machen. Wir werden dir schon die Drähte einziehen und dass du eine gut funktionierende Marionette machst. So. Kommt, gehen wir. Einen Augenblick. Augenblick. Ihr habt mir nicht gesagt, wen dieses Bild darstellt. Ist das die Frau des Kaisers? Nein. Die Frau dort auf dem Gemälde stellt seine grimmigste Feindin dar. Mathilde, Markgräfin von Toskana. Ah, ich weiß, die damals den Papst bei sich aufgenommen hat. Ja, in Canossa. Papst Gregor der VII, unser Schreckgespenst. Meine Herren, der Marquis. Was ist denn, Giovanni? Wer ist denn das? Der trägt ja kein Kostüm wie ein wir. Ein Mensch aus dem 20. Jahrhundert. Giovanni, der alte Diener. Meine Herren, der Marquis ist nach Hause mit Begleitung. Mit Damenbegleitung? Zwei Herren und zwei Damen sind in seiner Begleitung. Wer sind die Damen? Die Marquesa mit ihrer Tochter. Und wer sind die Herren? Das weiß ich nicht. Die werden uns den Inhalt für unsere neue Komödie liefern. Das wird dein erster Auftritt, Bertolt. Einer der beiden Herren scheint ein Arzt zu sein. Aha, einer der üblichen Ärzte. Das ist eine verzweifelte Situation für mich. Die Herrschaften wollen jede Zahl erreichen. Was? Sie? Die Marquesa? Hierher? Nun, das gibt dann vielleicht eine Tragödie. Warum? Dort. Das Bild, das ist sie. Verstehst du nicht? Ihre Tochter ist die Verlobte des jungen Marquese. Ja, aber was wollen Sie hier? Wehe, wenn er sie sieht. Ach, vielleicht erkennt er sie gar nicht wieder. Wenn er aufwacht, müsst ihr ihn nebenan festhalten. So, und wie sollen wir das machen? Du weißt doch genau, wie er ist. Meine Kleine, mit Gewalt. Nun geht schon, geht. Ja, womöglich ist er schon aufgewacht. Kommt! Wenn das nur gut geht, heiliger Bonifatius. Sind alle Vorbereitungen getroffen, Giovanni? Ja, Marquise. Sie können beruhigt sein. Dann geh und sage meinen Gästen, sie mögen eintreten. Lass aber niemand sonst herein. Ich tue, was Sie befehlen, Marquise. Nein. Bitte, ja, das ist richtig. Ah, wundervoll, wundervoll, dieser Saal. Was sagen Sie, Doktor? Sehr interessant. Auch hier zeigt sich deutlich der Wahnsinn in den Gegenständen. Oh, da ist ja mein Bild. Ja? Ja. Mein Gott. Frieda! Ja? Frieda! Schau einmal her. Ach, das ist dein Bild, Mama. Aber nein, sieh nur. Das bin nicht ich, das bist du. Nicht wahr? Ich habe es Ihnen ja gesagt. Aber das hätte ich nie geglaubt. Mein Gott, ist das ein Gefühl. Wie ist das nur möglich, Frieda? Erkennst du dich in mir wieder, wenn du dieses Bild ansiehst? Ich? Meinst du wirklich? Findest du nicht? Nein? Sehen Sie sich's mal an, Belcredi. Was sagen Sie, mein Freund? Ach, ich muss gar nicht hinsehen. Ich sag von vornherein nein. So was Dummes. Sie denken wohl, Sie machen mir damit ein Kompliment, Belcredi. Sagen Sie etwas, Doktor. Nicht, Doktor. Um Himmels Willen gehen Sie nicht darauf ein. Warum sollte ich nicht? Achten Sie nicht auf ihn, reden Sie. Ich warne Sie, Doktor. Aber wieso? Schließlich ist es doch nicht verwunderlich, wenn eine Tochter ihrer Mutter ähnlich sieht. Peng, schon passiert. Peng. Wieso? Was soll das heißen? Was hat er denn gesagt? Stimmt es etwa nicht? Der Doktor sagte, das sei nicht weiter verwunderlich. Aber Sie haben sich doch darüber gewundert. Warum eigentlich, wenn es Ihnen jetzt auf einmal ganz natürlich erscheint? Sie Trottel! Eben, weil es so natürlich ist. Denn das dort oben ist ja gar nicht meine Tochter. Das ist ein Bild von mir. Und darin meine Tochter zu finden und nicht mich, darüber war ich verwundert. Und mein Erstaunen, glauben Sie mir, das war echt. Ich verbiete Ihnen, daran zu zweifeln. Mein Gott, immer dasselbe. Um jede Kleinigkeit eine Auseinandersetzung. Ich habe bemerkt, dass du von Anfang an nicht wie deine Mutter erstaunt warst. Oder wenn dich etwas wunderte, dann die Tatsache, dass sie die Ähnlichkeit zwischen dir und dem Bild so groß fand. Natürlich. Denn sie kann sich nicht in mir erkennen, wie ich in ihrem Alter war. Sehr richtig. Denn ein Bild hält immer nur einen Augenblick fest. Und dieser hier liegt weit zurück. Und die Marquesina weiß nichts von ihm. Aber wie viele Erinnerungen müssen in Ihnen, Marquesa, wach werden? Ja, eben. Aber Belcredi muss mir immer alles verderben. Wenn ich mich auch nur einen Augenblick einer Gefühlsregung überlasse, nur weil es ihm Spaß macht, mich zu ärgern. Die Ähnlichkeit, lieber Baron, hängt oft von unwägbaren Dingen ab. Und so erklärt es sich, dass tatsächlich... Ja, dass jemand auch zwischen Ihnen und mir irgendeine Ähnlichkeit finden kann, lieber Professor. Verlassen wir das, meine Herren, lassen wir das. Ich bitte Sie. Wir reden hier schon viel zu lange herum und dabei sind wir doch gekommen... Ja, eben. Aber immer, wenn Baron Bilkredi dabei ist... Ja, ich wusste schon, warum ich nicht wollte, dass er mitkommt. Aber ihr habt doch so viel auf meine Kosten gelacht. Seid nicht so undankbar. Bitte hör auf, Bilkredi. Wir haben den Doktor hier. Und wir sind wegen einer sehr ernsten Angelegenheit gekommen. Du weißt genau, wie sehr sie mich bedrückt. Dann wollen wir zunächst einige Punkte klarstellen. Sagen Sie, Marchesa, wie kommt eigentlich Ihr Bild hierher? Haben Sie es ihm damals geschenkt? Nein. Nein. Aus welchem Grund hätte ich es ihm schenken sollen? Ich war damals so alt, wie Frieda heute ist. Ich habe es ihm 3 oder 4 Jahre nach dem Unglück auf die dringende Bitte seiner Schwester überlassen. Ihre Mutter, Marchese di Nolli, war seine Schwester? Ja, Doktor. Und dass wir hierher gekommen sind, ist eine Verpflichtung meiner Mutter gegenüber, die vor einem Monat von uns gegangen ist. Sie ist in dem festen Glauben gestorben, dass ihr Bruder, den sie über alles liebte, sehr bald geheilt sein wird. Und können Sie mir sagen, worauf sich diese Hoffnung stützte? Anscheinend auf ein merkwürdiges Gespräch, das er kurz vor ihrem Tode mit ihr geführt hat. Ein Gespräch? Ich weiß nichts Näheres darüber. Nur, dass meine Mutter von diesem letzten Besuch sehr bestürzt nach Hause kam. An ihrem Totenbett musste ich ihr versprechen, dass ich mich um ihn kümmern werde. Na ja, also gut. Oft sind die geringsten Ursachen... Dieses Bild zum Beispiel. Mein Gott, Doktor, ich glaube nicht, dass dieses Bild dabei eine so übermäßige Bedeutung hat. Auf mich hat es Eindruck gemacht, weil ich es nach so vielen Jahren wieder gesehen habe. Verzeihen Sie, bitte, aber ich setze große, sehr große Hoffnung auf diese beiden Bilder. Sie sind wohl vor dem Unglück gemalt worden, nicht wahr? Gewiss. Demnach, als er noch bei klarem Verstand war. Das wollte ich wissen. Hat er Ihnen vorgeschlagen, dass Sie sich malen lassen sollten? Aber nein, Doktor. Viele von uns, die an dieser Kavalkade teilnahmen, ließen sich damals malen, zur Erinnerung daran. Von mir existiert auch ein Bild aus jenen Tagen, als Karl von Anjou. Marchesa, sagen Sie, war diese Kavalkade, dieser Reiterzug, eine Idee von ihm? Nein, von mir, von mir. Bitte... Aber hören Sie nicht auf ihn! Sie stammte vom Conte Bellassi. Ach was, Bellassi. Verzeihung, Doktor, ist es wirklich nötig, dass man feststellt, wer den Einfall gehabt hat? Ja, das würde mir helfen. Ich habe ihn gehabt, leider, kann ich jetzt nur sagen, nach allem, was geschehen ist. Ich erinnere mich ganz genau, Doktor. Es war an einem Abend Anfang November im Club. Ich blätterte in einer deutschen Illustrierten... Natürlich sah ich mir nur die Bilder an, denn Deutsch verstehe ich nicht, und sah ein Bild des Kaisers als Student in einer Universitätsstadt, ich weiß nicht in welcher. Vielleicht in Bonn? Gut, in Bonn. Er war zu Pferd und steckte in einer dieser merkwürdigen traditionellen Trachten der alten deutschen Studentenverbindungen, gefolgt von einer Schar anderer vornehmer Studenten, ebenfalls zu Pferd und in Tracht. Bei diesem Bild kam mir die Idee. Ich schlug diesen historischen Reiterzug vor. Jeder von uns sollte sich eine Persönlichkeit aussuchen, die er darstellen wollte, aus irgendeinem Jahrhundert, mit der dazugehörigen Dame, alle beritten. Die Pferde selbstverständlich ebenfalls historisch gesattelt und gezäumt. Und der Vorschlag wurde angenommen. Ich wurde von Bellassi eingeladen. Wenn er Ihnen gesagt hat, es wäre seine Idee gewesen, dann war das eine Anmaßung. Bellassi war an dem Abend, an dem ich den Vorschlag machte, nicht einmal im Club. Er übrigens auch nicht. Und er suchte sich dann also Heinrich den Vierten aus. Weil ich gesagt hatte, ich wolle als Markgräfin Mathilde von Toskana kommen. Ich verstehe den Zusammenhang nicht ganz. Ich habe es zuerst auch nicht verstanden. Als er mir antwortete, dann würde er zu meinen Füßen liegen, wie Heinrich der Vierte in Canossa. Ja, von Canossa hatte ich schon gehört. Und dass Markgräfin Mathilde als treu ergebene und fanatische Freundin des Papstes Gregor des Siebenten in heftigem Kampf mit dem deutschen Kaiserreich stand. Zu spät begriff ich, warum er in diesem Reiterzug als Heinrich der Vierte neben mir sein wollte, nachdem ich mir die Rolle von dessen unversöhnlicher Feindin ausgesucht hatte. Warum? Mein Gott, Doktor, weil er ihr damals hemmungslos den Hof machte und sie natürlich... Natürlich, eben. Und damals mehr denn je, natürlich. Da sehen Sie, sie konnte ihn nicht ausstehen. Das ist nicht wahr. Er war mir gar nicht unsympathisch, im Gegenteil. Aber bei mir ist schon Schluss, wenn einer will, dass ich ihn ernst nehme. Damit hat er ja schon den klarsten Beweis seiner Dummheit gegeben. Nein, mein Lieber, in diesem Falle nicht. Denn er war ja nicht ein solcher Dummkopf wie Sie. Ich habe noch nie verlangt, dass man mich ernst nimmt. Das weiß ich genau. Aber mit ihm durfte man nicht spielen. Lieber Doktor, es kommt zuweilen vor, dass uns zwei Augen anschauen, in denen das unverbrüchliche Gelöbnis einer Liebe steht, die nie vergehen wird. Ja, es gibt nichts Komischeres, wenn die Männer sich doch selber sehen könnten, mit dieser Unvergänglichkeit im Blick. Ich habe schon immer darüber lachen müssen, und damals mehr denn je, aber ich muss etwas beichten heute. Nach mehr als 20 Jahren kann ich das. Als ich so über ihn lachte, war das auch aus Angst, weil man vielleicht einem Versprechen aus solchen Augen glauben konnte. Aber das wäre sehr gefährlich gewesen. Sehr gefährlich? Wieso gefährlich? Eben, weil er nicht wie die anderen war. Zugegeben, weil auch ich, ja, ich bin ein wenig, ja, offen gesagt, schon mehr als ein wenig, empfindlich. Ja, das ist es, überempfindlich gegen alles, was zu deutlich und übertrieben gefühlsbetont ist. Aber ich war damals zu jung, verstehen Sie? Und als Frau musste ich mich zurückhalten. Hier aber wäre ein Mut nötig gewesen, den ich nicht zu haben glaubte. Ich lachte auch über ihn. Nachher tat es mir leid. Ich ärgerte mich sogar über mich, weil ich sah, dass die anderen, diese Dummköpfe, genauso lachten wie ich. Ihn aber nur verhöhnten. Beinahe so, wie es mir geht. Sie wollen die Leute zum Lachen bringen, indem sie sich absichtlich klein machen, mein Lieber. Aber bei ihm ist das ganz etwas anderes. Das ist ein Unterschied. Außerdem lacht man ihnen ins Gesicht. Besser als hinter meinem Rücken. Also, kommen wir zur Sache. Exaltiert war er also, wenn ich recht verstanden habe. Ja, aber auf eine so merkwürdige Art, Doktor. Wie meinen Sie das? Ja, wie soll ich das sagen? Ja, er sprühte vor Lebendigkeit und war voller Einfälle. Oft geriet er in Ekstase. Aber ich könnte schwören, Doktor, dass er sich selbst sofort im Augenblick seiner Ekstase beobachtete. Damit wollte er die Wärme echter Herzlichkeit ersetzen, die er, wie er fühlte, nicht besaß. Und so improvisierte er, übertrieb er, ließ sich gehen, um sich zu betäuben und sich selbst nicht mehr zu sehen. Und er ist im Wahnsinn ein wundervoller und ungeheurer Schauspieler geworden. Aber von Anfang an. Stellen Sie sich vor, als das Unglück geschah und er vom Pferd stürzte... Er fiel auf den Hinterkopf, nicht wahr? Ach, es war furchtbar. Er ritt neben mir. Ich sehe ihn noch zwischen den Hufen des Pferdes, das scheu wurde. Wir glaubten anfangs überhaupt nicht, dass er sich ernstlich verletzt hätte. Es war auch nichts zu sehen. Nicht die kleinste Wunde. Man glaubte, er sei nur ohnmächtig. Und ungefähr 2 Stunden nachher... Er schlug plötzlich die Augen auf... Mein Gott, wie er da aussah. Ich habe es sofort bemerkt. Oh nein, das können Sie nicht sagen. Niemand hat es gemerkt. Ihr natürlich nicht. Ihr wart ja alle wie verrückt. Jeder machte sich an jedem Tag einen Spaß daraus, seine Rolle zu spielen. Es war wirklich ein babylonisches Durcheinander. Und nun stellen Sie sich das Entsetzen vor, als wir merkten, dass er seine Rolle ernst nahm. Er hat also... Ja, wir glaubten, er hätte sich wieder erholt und wolle nun auch mitspielen. Man begann ihn zu verspotten. Und da zog er das Schwert und stürzte sich auf 2, 3 Leute. Ein Augenblick lang war alles starr vor Entsetzen. Ich werde diese Szene nie vergessen. Alle unsere maskierten dummen Gesichter vor seiner schrecklichen Maske, die keine Maske mehr war, sondern Wahnsinn. Das war Heinrich der Vierte. Sicher hat es Einfluss auf ihn gehabt, Doktor, dass er sich über einen Monat lang wie besessen mit dem Maskenzug beschäftigt hatte. Ach, was hat er alles studiert, um sich auf Heinrich den Vierten vorzubereiten? Aha. Was augenblickliche Besessenheit war... setzte sich durch den Sturz und den Fall auf den Hinterkopf, der für den zerebralen Schaden entscheidend war, fest. Setzte sich fest und blieb bestehen. So etwas kann zum Schwachsinn oder aber zum Wahnsinn führen. Verzeihung. Entschuldigen Sie. Mein Gott, da ist er. Oh Gott. Aber nein, nein, nein, beruhigt euch. Wer ist dieser Mann? Es ist einer von den 3 jungen Leuten, die wir engagiert haben. Sie sollen auf seinen Wahnsinn eingehen. Ich bitte um Verzeihung, Marchese. Was heißt Verzeihung? Ich hatte Anweisungen gegeben, niemanden hier hereinzulassen. Ja, Marchese, aber ich halte das nicht aus. Und ich bitte um meine Entlassung. Ach, Sie sind der, der heute Morgen den Dienst antrat. Ja, Marchese, aber das kann ich nicht ertragen. Dann ist er also gar nicht so friedlich, wie du gesagt hast, Carlo? Nein, nein, gnädige Frau. Es liegt nicht an ihm. Es liegt an meinen Kameraden. Marchese, Sie sagen, auf seinen Wahnsinn eingehen. Eingehen. Meine Kameraden gehen nicht darauf ein. Die wirklichen Verrückten sind Sie. Verzeihung. Was ist denn los? Oh Gott, ich bleibe nicht hier. Ich habe Angst. Aber nein, Frieda! Marchese, dieser Dummkopf. Nein, vielen Dank, meine Herrschaften. Da mache ich nicht mit. Was heißt, du machst nicht mit? Hat alles verdorben, Marchese, weil er davongelaufen ist. Es hat ihn rasend gemacht. Wir konnten ihn nicht mehr halten. Was machen wir nun? Zuschließen! Schließ doch zu! Geht, schließ die Tür ab! Wenn man ihm jetzt gleich ihren Besuch melden könnte, Marchese, um ihn abzulenken. Glauben Sie, Doktor, dass Sie ihn sich jetzt gleich ansehen könnten? Ich bleibe nicht hier. Mama, komm mit mir. Sagen Sie, er ist doch hoffentlich nicht bewaffnet. Aber nein, Doktor, wieso bewaffnet? Entschuldige, Frieda, aber deine Angst ist wirklich kindisch. Du hast doch mitkommen wollen. Ich nicht, Mama hat es gewollt. Ich bin bereit. Also bitte, was sollen wir tun? Welches Kostüm? Ist es denn wirklich nötig, dass wir uns verkleiden? Unbedingt, unbedingt, mein Herr. Wehe, wenn er die Herrschaften so sähe in ihren normalen Kleidern. Er wird es wie eine teuflische Maskierung halten. Er würde rasen vor Wut. Belcredi, verzeih, es ist nur nötig, dass der Doktor ihn sieht. Sie meinen, ich allein? Die Vasallen sind ja dabei. Ich meine, wenn die Marchesa... Natürlich, ich auch. Ich will auch dabei sein. Ich will ihn wiedersehen. Ja, aber warum denn, Mama? Ich bitte dich, komm mit uns. Lass mich! Deswegen bin ich doch hergekommen. Ich werde Adelheid sein, die Mutter. Haben Sie ein passendes Kostüm? Ausgezeichnet. Die Mutter der Kaiserin Bertha. Sehr, sehr gut. Es genügt, wenn die Marchesa sich die Herzogskrone aufsetzt und einen Mantel trägt, der sie umhüllt. Geh, Harald. Geh, such die Kostüme. Und für den Herrn? Ach ja, vielleicht als Bischof. Als Bischof Hugo von Cluny. Sie meinen den Abt? Mhm. Sehr gut, Hugo von Cluny. Sehr gut, sehr gut. Diese Verkleidung geht ganz schnell. Wir haben sie schon mehrfach benutzt. Ja, aber... Es besteht keine Gefahr, dass er sich daran erinnert. Er sieht mehr auf das Kleid als auf die Person. Das ist auch für mich gut. Wir gehen, Frieda. Komm, Belcredi. Komm mit. Oh nein, wenn sie bleibt, bleibe ich auch. Aber ich brauche Sie wirklich nicht. Ja, das weiß ich, dass Sie mich nicht brauchen, aber auch ich möchte ihn gern wiedersehen. Ja, ja. Vielleicht wäre es sogar besser, wenn Sie zu dritt wären. Dann suchen Sie für mich auch eine einfache Verkleidung. Ja, als Cluniazenser. Cluniazenser? Eine Mönchskutte der Benediktiner des Klosters von Cluny. Sie kommen als Begleitung von Monsignore. Berthold, bring du die Sachen her, die Harald dir gibt. Und ja. Du, Harald, gehst und meldest den Besuch der Herzogin Adelheid und von Monsignore Hugo von Cluny. Verstanden? Und wir ziehen uns jetzt zurück. Kommt wieder. Als Hugo von Cluny müsste er mich eigentlich gut aufnehmen. Machen Sie sich keine Sorgen. Monsignore ist hier immer mit großem Respekt empfangen worden. Und auch Sie, Marchesa, können beruhigt sein. Er denkt immer daran, dass er es Ihnen beiden verdankt, in der Burg von Canossa vorgelassen worden zu sein. Damals, als er 2 Tage in Schnee und Eis vergeblich auf Gregor den 7. wartete, der ihn nicht empfangen wollte. Und was soll ich tun? Sie bleiben respektvoll im Hintergrund. Das Beste wäre, Sie wären nicht da. Sie sind sehr bewegt. Ich bin, wie ich bin. Hier sind die Kostüme. Ah, gut. Dieser Mantel ist für die Marchesa. Und hier die Krone. Erlauben Sie. Mein Gott, hier ist ja gar kein Spiegel. Spiegel sind nebenan. Wenn die Marchesa sich allein kostümieren möchte... Ja, ja. Geben Sie her. Bitte. Das mache ich schon. Berthold, verschwinde. Also, ich muss schon sagen, dass ich einmal Benediktiner würde. Hätte ich nie gedacht. Wir haben nebenan ein ganzes Kleidermagazin. Kostüme genau nach alten Modellen gearbeitet. Ich arbeite mit erstklassigen Kostümwerkstätten. Und das kostet viel Geld. So. Ah. Fertig. Meine Maskerade. Herrlich. Wahrhaft königlich. Belcredi, wie sehen Sie denn aus? Wie ein als Mönch verkleideter Vogelstrauß. Ja, dann sehen Sie sich mal den Doktor an. Der Doktor wirkt sehr würdig als Abt. Aber über Sie kann man nur lachen. Seine Majestät, der Kaiser! Er scheint sehr erregt zu sein. Diese roten Flecken im Gesicht. Ich Ich wette, das ist Schminke. Was bedeutet dieses Hemd über dem Königsgewand? Das ist das Büßein. Gnädige Frau. Monsignor. Landolf, ist das Petrus Damiani? Nein, Majestät. Das ist ein Mönch aus Cluny, der den Abt begleitet. Es ist Petrus Damiani. Pater, ihr braucht die Herzogin gar nicht so anzusehen. Ich erkenne euch. Ich schwöre euch, gnädige Frau, ich schwöre euch, dass sich mein Sinn gegen eure Tochter geändert hat. Ich gestehe, wäre Petrus Damiani nicht gekommen, um mich im Namen des Papstes Alexander daran zu hindern, ich hätte sie verstoßen. Ich bin euch dankbar, Petrus Damiani, dass ihr mich daran gehindert habt. Mein ganzes Leben besteht aus Demütigung, meine Mutter Adalbert Tribul Goslar. Und jetzt dieses Bußgewand, das ihr mich tragen seht. Ganz gleich. Klare Gedanken, Scharfblick, entschlossene Haltung und Geduld im Unglück. Ich mache die Fehler von früher wieder gut. Und auch vor euch, Petrus Damiani, demütige ich mich. Ich bitte um Verzeihung. Weiß nicht, von euch das gemeine Gerücht ausgestreut worden ist, meine heilige Mutter Agnes habe unerlaubte Beziehungen zum Bischof Heinrich von Augsburg unterhalten. Nein, nicht von mir, nein. Nein, nein, nicht wahr, nein. Schändlich. Ich glaube nicht, dass er dazu fähig wird. Aber diese Gemeinheit gegen meine Mutter, Monsignore, übertrifft alles. Ich kann meine Mutter nicht beweinen, gnädige Frau. Ich wende mich an euch, denn ihr werdet mütterliches Mitgefühl haben. Vor etwa einem Monat kam sie aus ihrem Kloster hierher, um mich zu besuchen. Man hat mir gesagt, sie sei gestorben. Ich kann sie nicht beweinen, denn wenn ihr jetzt hier seid und ich so in diesem Hemd, dann heißt das, ich bin 26 Jahre alt. Seht, gnädige Frau, seht, bin noch blond. Euretwegen. Ich hatte es nicht nötig. Aber ein äußeres Merkmal ist ganz nützlich. Eine Frage der Zeit, nicht wahr, Monsignore? Ah, ich sehe, dass auch ihr, Herzogin, ganz italienisch. Mein Gott, bewahre, ich will damit nicht sagen, dass ich etwas dagegen hätte. Man macht das eben so. Niemand möchte jene dunkle und verhängnisvolle Gewalt anerkennen, die dem Willen Grenzen setzt. Geboren werden und sterben, geboren werden, Monsignore, habt ihr das gewollt, ich nicht. Und zwischen beidem, von dem das eine so wenig durch unseren Willen bestimmt wird wie das andere, geschehen so viele Dinge, die lieber ungeschehen blieben und mit denen wir uns nur ungern abfinden. Ja, ja, leider. Wenn man sich aber nicht abfindet, dann kommen eben diese Anwandlungen. Eine Frau möchte lieber ein Mann sein, ein Greis wünscht sich seine Jugend zurück, dagegen kann man gar nichts sagen. Wir halten uns alle im guten Glauben an das schöne Bild, das wir uns von uns selbst machen. Habt ihr das nie erlebt, gnädige Frau? Könnt ihr wirklich sagen, dass ihr immer die gleiche gewesen seid? Oh Gott. Aber eines Tages, wie war es möglich, dass ihr so etwas tun konntet? Ja, genau das. Wir haben uns verstanden. Ihr könnt beruhigt sein, ich werde es niemandem verraten, aber wir alle halten uns weiter immer streng an unser Bild, so wie man sich die Haare färbt, wenn man älter wird. Was macht es schon aus, dass meine Färbung hier für euch nicht die wirkliche Farbe meiner Haare sein kann? Ihr, gnädige Frau, färbt sie euch sicherlich nicht, um die anderen oder euch selbst zu täuschen, sondern nur ein wenig, ganz wenig. Ich mache es zum Spaß, ihr tut es im Ernst, aber ich versichere euch, obwohl es euch ernst ist, eine Maske tragt ihr auf. Ich meine damit nicht die ehrwürdige Krone auf eurem Haupt, vor der ich mich neige, noch euren Herzogsmantel. Ich sage es nur, weil ihr die Erinnerung an euer blondes Haar, in dem ihr einst gefallen habt, künstlich in euch erhalten wollt. Oder an euer braunes, als ihr braun wart. Und das Bild eurer Jugend, das immer mehr entschwindet. Vielleicht könnt ihr, gnädige Frau, mich besser verstehen als die anderen. Weil ihr eine Frau seid. Denkt daran, gnädige Frau, dass Bertha, eure Tochter, für die, ich wiederhole es, ich jetzt ganz anders empfinde. Hört ihr mich, Petrus Damiani? Ganz anders, ganz anders. Wegen der Zuneigung und Anhänglichkeit, die sie mir in diesem schrecklichen Augenblick bewiesen hat. Sie ist mit mir gekommen, die Frau, sie steht unten im Hof. Sie hat mir folgen wollen wie eine Bettlerin. Sie ist fast erfroren, erfroren in zwei Nächten unter freiem Himmel im Schnee. Ihr seid ihre Mutter. Euer Herz müsste doch vom Mitleid erfüllt sein und ihr müsstet mit diesem Abt da vom Papst erflehen, dass er verzeiht und uns empfängt. Aber ja. Ja. Gleich. Ja, das wollen wir. Das wollen wir tun. Ich bin in euren Händen. Es wird so sein, wie Sie sagen, lieber Doktor, aber das ist jedenfalls mein Eindruck. Ich sage nichts dagegen, aber glauben Sie mir, es ist eben nur ein Eindruck. Entschuldigen Sie, er hat es sogar ganz deutlich gesagt. Marchesa, habe ich recht? Was hat er gesagt? Er meinte unsere Verkleidung. Ihren Königsmantel, Marchesa, unsere Benediktinerkutten und das alles ist kindisch. Kindisch? Was sagen Sie, Doktor? Bitte, Marchesa, lassen Sie mich das aussprechen. Es ist viel komplizierter, als Sie sich das vorstellen können. Für mich ist es völlig klar. Ja, man muss die besondere Psychologie der Geisteskranken begreifen. Sehen Sie, es ist ziemlich sicher, dass ein Verrückter sehr wohl eine Verkleidung bemerken kann und dass er dennoch daran glaubt. Genau wie es die Kinder tun, für die Spiel und Wirklichkeit eines ist. Darum habe ich kindisch gesagt. Aber dann wird es außerordentlich kompliziert dadurch, dass er völlig in dem Bewusstsein lebt, selbst ein Bild zu sein. Jenes Bild, das drüben im großen Saale hängt. Das hat er gesagt. Ausgezeichnet. Ein Bild, zu dem sich weitere Bilder gesellt haben, die unseren. Nun hat er in seinem Wahn, der ihn in mancher Hinsicht scharfsinnig und hellsichtig macht, sofort einen Unterschied zwischen seinem Bild und den unseren bemerken können. Das heißt, dass in uns, in unseren Bildern, ein Betrug enthalten war. Und das hat ihn misstrauisch gemacht. Alle Geisteskranken sind immer mit einem ständigen, wachen Misstrauen gewappnet. Ich bin völlig überzeugt, dass er mich erkannt hat. Das ist nicht möglich. Er hat mich erkannt, sage ich Ihnen, als er dicht vor mir stand, mit mir sprach und mir dabei in die Augen sah. Da hat er mich wiedererkannt. Aber er sprach doch von Ihrer Tochter. Er sprach von mir. Ja, vielleicht als... Als er von meinen gefärbten Haaren sprach. Aber haben Sie nicht bemerkt, dass er sofort hinzufügte, oder die Erinnerung an euer braunes Haar, falls ihr braun wart. Er wusste noch ganz genau, dass ich damals braun war. Ach was? Meine natürlichen Haare, Herr Doktor, sind wirklich braun, wie die meiner Tochter. Aber er kennt doch Ihre Tochter gar nicht. Eben, mit meiner Tochter meinte er mich, so wie ich damals war. Mein Gott, dieser Wahnsinn ist ansteckend. Wieso ansteckend, Dummkopf? Können Sie mir sagen, Belcredi, warum er sofort vom ersten Augenblick an eine Aversion gegen Sie gehabt hat? Und nur gegen Sie? Weil er begriffen hat, dass Sie mein Liebhaber sind. Verzeihung. Der Grund kann auch gewesen sein, dass er einen Dritten vor sich sah, der ihm nicht gemeldet worden war. Ja, eben. Und dieses Misstrauen machte mich in seinen Augen gleich zu einem Feind. Zu Petrus Damiani. Aber wenn sie sich in den Kopf gesetzt hat, dass er sie wiedererkannt daran hat... Daran ist nicht zu zweifeln, Doktor. Wenn man sich so in die Augen sieht, dann ist gar kein Zweifel mehr möglich. Naja, es ist nicht ausgeschlossen. Vielleicht ein lichter Moment. Ja, vielleicht... Und danach erschien mir alles, was er sagte, wie eine Klage über meine und seine Jugend, wegen des furchtbaren Unglücks, das ihn an diese Maske gefesselt hat, von der er sich nicht mehr befreien konnte und von der er sich um alles in der Welt befreien möchte. Mir scheint, dass er sich in einer übereinanderliegenden Persönlichkeitsschicht mühsam wieder ins Gleichgewicht bringt, durch plötzlich wieder auftauchende Erinnerungsbilder, die ihn bedrängen. Und das ist sehr tröstlich. Dies geschieht nicht in einem Zustand beginnender Apathie, sondern bei einer krankhaften Hingabe an eine reflektierende Melancholie, die eine wirklich beträchtliche Gehirntätigkeit beweist. Wenn wir nun mit diesem Trick, den wir vereinbart haben... Warum ist denn das Auto noch nicht wieder zurück? Nach 3,5 Stunden? Vielleicht finden Sie das Kleid nicht. Ich habe doch genau beschrieben, wo es liegt. Wo ist Frieda? Vielleicht mit Carlo im Garten. Er wird ihr zureden, damit sie ihre Angst überwindet. Das Auto. Endlich. Jetzt müssen wir die Nerven behalten. Es wird sich alles in einem Augenblick abspielen. Und es muss Abend sein. Wenn es uns gelingt, ihn zu überrumpeln, durch einen heftigen Schock die Fäden zu zerreißen, die ihn nur noch lose an seine Wahnvorstellungen binden. Er hat gesagt, man kann doch nicht ewig 26 Jahre alt sein. Gnädige Frau, wir müssen ihn von dieser Verdammung erlösen, die ihm selbst als eine Verdammung erscheint. Dann ist er geheilt. Wir können hoffen, ihn wiederherzustellen. Wie eine Uhr, die stehen geblieben ist. Ah, Carlo! Wo ist Frieda? Sie kommt sofort. Sie zieht das Kleid an. Passt es ihr? Ich glaube, ja. Aha, sehr gut. Wir werden sehen, ob das so gut ist. Nun, wir werden gleich sehen. Da, bitte. Ihre Hoheit, die Markgräfin Mathilde von Canossa. Oh, von Toskana, bitte, von Toskana. Canossa ist eines von meinen Schlössern. Schaut euch das an, diese Ähnlichkeit. Als ob ich es wäre. Bleibt stehen, Frieda. Sehen Sie? Mein lebendig gewordenes Bild. Tja, genau das Bild. Ja, ich bin sprachlos. Oh, eine schlanke Taille hast du gehabt, Mama. Ich habe mich nur mit Mühe hineingezwängt. Warte, steh still. Die Falten da. Ist dir das wirklich so eng? Ich ersticke. Macht bloß schnell um Himmels Willen. Wir müssen warten, bis es Abend ist. Nein, bis zum Abend halte ich das nicht aus, auf keinen Fall. Warum hast du es denn gleich angezogen? Ich konnte der Versuchung nicht widerstehen. Ich schwöre Ihnen, Doktor, ich habe noch immer nicht begriffen, was Sie eigentlich vorhaben. Das glaube ich gern, wenn Sie die Marchesa noch in diesem Kleide sehen. Wieso? Soll sie denn auch... Ja, natürlich, natürlich, in einem anderen Gewand, das nebenan ist. Ah, ich verstehe, er soll zwei vor sich sehen. Ganz recht, zwei. Marchesa, ich begreife Sie nicht. Interessiert Sie das wirklich so sehr, dass Sie sich zu sowas hergeben? Das ist ungeheuerlich für eine Frau. Das ist Selbstverleugnung. Die bin ich ihm schuldig. Schuldig, schuldig. Wir müssen zunächst so tun, als ob wir uns verabschieden. Richtig. Ich lasse ihn hierher bitten. Belfredi, du kannst auf den Abschied verzichten. Bleib hier. Ich verzichte gern. Ja, vor allem, um nicht wieder sein Misstrauen zu erwecken, verstehst Aber du? Aber ja. Wir müssen ihn davon überzeugen, dass wir gegangen sind. Gestatten Sie? Gut, dass Sie da sind. Kommen Sie herein. Sie heißen Lollo, nicht wahr? Lollo, privat. Landolf im Dienst, wie Sie wollen. Hören Sie zu, der Doktor und die Marchesa werden sich jetzt verabschieden. Schön. Wir brauchen nur zu sagen, Sie hätten beim Papst erreicht, dass er ihn empfängt. Wenn Sie so freundlich sein wollen und wieder die Kleider anziehen... Ja, ja, gehen wir. Darf ich noch etwas vorschlagen? Fügen Sie hinzu, auch die Markgräfin Mathilde von Toskana habe vom Papst die Gnade erfleht, dass er ihn empfängt. Es ist nur, weil er die Feindseligkeit der Markgräfin, die den Papst in ihrer Burg beherbergte, so sehr fürchtet. Historisch, so viel mir bekannt ist, steht nicht fest, dass Heinrich IV. Die Markgräfin von Toskana heimlich geliebt hat. Das stimmt. Es steht nicht fest. Ganz im Gegenteil. Aber er sagt, er habe sie geliebt. Immer wieder sagt er das. Und jetzt fürchtet er, dass sie ihn wegen dieser heimlichen Liebe verachtet und dass sie ihn... dadurch beim Papst schaden könnte. Man muss ihm klar machen, dass diese Abneigung nicht mehr besteht. Ja, also könnte sich die Signora ohne weiteres eine doppelte Verkleidung ersparen und sich in dem Gewand der Markgräfin von Toskana zeigen. Nein, nein, das würde alles zerstören. Der Eindruck der Gegenüberstellung muss wie ein Schlag wirken. Nein, nein, nein, nein, kommen Sie, Marchesa, gehen wir. Sie erscheinen als die Herzogin Adelheid, die Mutter der Kaiserin, und jetzt verabschieden wir uns. Eines ist vor allem wichtig. Er muss erfahren, dass wir fortgegangen sind. Los, los, verlieren wir keine Zeit mehr. Wir haben noch sehr viel vorzubereiten. Also, gehen wir. Ich bekomme schon wieder Angst. Schon wieder. Wenn ich ihn wenigstens schon einmal gesehen hätte. Mach dir darüber keine Gedanken. Ist er nicht jähzornig? Melancholisch. Hast du nicht gehört, dass er dich liebt? Ach, vielen Dank. Und außerdem dauert das Ganze nur einen Augenblick. Ja, aber im Dunkeln... Nur für einen Augenblick. Und ich bin bei dir. Und die anderen stehen alle hinter den Türen bereit, um notfalls zu Hilfe zu kommen. Ich zittere am ganzen Leib. Narren. Narren, Narren. Eine ganze Klaviatur von Farbtönen, man braucht sie nur anzuschlagen, weiß, rot, gelb, grün. Und der andere da, Petrus Damiani, ein ausgezeichneter, vortrefflicher Mann. Wie er erschrak, als er wieder vor mir erscheinen sollte. Jetzt sieh dir diesen Dummkopf an. Und wie der mich jetzt mit offenem Mund anstarrt. Du, hä? Begreifst du denn nicht? Siehst du nicht, was ich mit ihnen machen kann? Wie ich sie abrichte, wie ich sie vor mir antanzen lasse, als verschüchterte Hampelmänner. Sie haben nur davor Angst, dass ich ihnen die komischen Masken herunterreiße und sie in ihrer Verkleidung bloßstelle. Als ob ich sie nicht selbst zu dieser Maskerade gezwungen hätte, weil es mir Spaß macht, den Verrückten zu spielen. Wieso? Was sagt er? Was soll das heißen? Also hör auf damit! Aber satt! Mein Gott! Diese Unverschämtheit, hier mit dem Liebhaber vor mir aufzutauchen und so zu tun, als ob sie sich aus Mitleid dazu hergeben, einen armen Menschen, der schon außerhalb der Welt, außerhalb der Zeit ist, nicht zur Raserei zu bringen. Aber andererseits, stellt euch vor, dass der genauso wie ich vergewaltigt worden wäre. Die erwarten doch immer nur in jedem Augenblick, dass die anderen so seien, wie sie haben wollen. Aber das ist durchaus keine Vergewaltigung. Ach wo, es ist ihre Art zu denken, ihre Art zu sehen und zu fühlen. Jeder hat seine eigene. Ihr habt doch auch eure eigene, nicht wahr? Sagt mir, kann man bei dem Gedanken ruhig bleiben, dass jemand alles versucht, die anderen zu überzeugen, sie wären so, wie er sie sieht? Verrückt. Verrückt. Ich sage euch jetzt, dass ich das nicht zum Spaß mache, damals, als ich durch den Sturz vom Pferd mit dem Kopf... Warum seht ihr euch so an? Was für eine Entdeckung. Bin ich's oder bin ich's nicht? Also ja. Ich bin verrückt. Aber dann auf die Knie. Auf die Knie! Alle, ja! Und berührt dreimal mit der Stirn den Boden. Herunter, alle! Vor Verrückten macht man das so! So. Kommt euch das nicht wie eine Posse vor? Ja. Das hier ist eine Posse, aber geht fort von hier. Geht hinaus in die lebendige Welt hinaus. Die Zeit liegt vor euch und achtet mir die alten Traditionen, die alten Sitten, fangt an zu sprechen. Ihr werdet alle die alten Worte wiederholen, die schon immer gesagt worden sind, ihr glaubt zu leben. Ihr kaut nur das Leben der Toten wieder. Du verstehst überhaupt nichts, was? Wie heißt du? Ich? Berthold. Ach was, Berthold, unter vier Augen, wie heißt du? Eigentlich heiße ich Fino. Fino? Fino Palincana. Ich habe oft gehört, wie ihr euch untereinander nennt. Du heißt Lollo und du Franco. Ja, ich weiß. Geheilt, kann das sein? Wirklich? Jetzt seid ihr erstaunt. Jetzt haltet ihr mich wieder für verrückt. Aber ihr wisst es doch. Ihr habt ja bis jetzt geglaubt, dass ich verrückt bin. Ist das wahr oder nicht? Fühlt ihr, wie diese Bestürzung zur Todesangst werden kann? Als ob irgendetwas euch den Boden unter den Füßen wegzöge und euch die Luft zum Atmen nehme. Denn einen Wahnsinnigen vor sich zu haben, wisst ihr, was das bedeutet? Vor jemandem zu stehen, der von Grund auf all das, was ihr in euch und um euch herum aufgebaut habt, die Logik, das ganze Gebäude eurer Vernunft erschüttert. Ich weiß noch, wie ich als Kind den Mond im Brunnen für wirklich hielt und viele andere Dinge auch. Und ich glaubte an das, was die anderen sagten, und ich war glücklich, denn wehe. Wehe, wenn ihr euch nicht an das haltet, was euch heute als wahr erscheint, an das, was euch morgen als wahr erscheinen wird, auch wenn es das Gegenteil von dem ist, was euch gestern als wahr erschienen ist. Es wird dunkel. Soll ich die Lampe holen? Die Lampe. Glaubte, ich wüsste nicht, dass ihr, sobald ich euch den Rücken zuwende, um schlafen zu gehen, das elektrische Licht anmacht. Hier und auch dort im Thronsaal. Ich tue so, als sähe ich es nicht. Ach, wollen Sie also... Nein, es wäre mir zu grell. Ich will meine Lampe. Sie steht schon bereit. Ich zünde sie an. So. Setzt euch zu mir. Nein, ganz frei. Ganz ungezwungen. Ganz ungezwungen. Jetzt müsste man beim Mond einen schönen dekorativen Strahl bestellen können. Er hilft uns, der Mond, er hilft uns. Ich habe oft das Bedürfnis und verbringe meine Zeit damit, ihn von meinem Fenster aus zu betrachten. Wenn man ihn so anschaut, möchte man da nicht glauben, er wüsste, dass 900 Jahre vergangen sind und ich nicht wirklich Heinrich der Vierte sein kann, der den Mond betrachtet wie irgendein armseliger Mensch. Aber seht euch das an, seht, welch ein wundervolles nächtliches Bild der Kaiser inmitten seiner getreuen Ratgeber. Gefällt euch das nicht? Verstehst du? Zu wissen, dass es nicht wirklich... Das war es nicht wirklich. Nein, ich habe nämlich zu ihm, zu Berthold, der hier eben erst seinen Dienst angetreten hat, gerade heute Morgen gesagt, schade mit diesen Kleidern und mit so vielen schönen Gewändern dort in der Garderobe. Nun und? Schade, sagst du? Ja, dass wir nicht wussten... Dass dieses Schauspiel hier nur zum Spaß aufgeführt wird? Weil wir glaubten, dass... Nun ja, dass es ernst gemeint sei. Ja, und nun? Ja, glaubt ihr, dass es nicht ernst gemeint ist? Tja, wenn Sie sagen, dass... Ich sage, ihr seid Dummköpfe. Ihr hättet dieses Spiel der Täuschung ganz allein für euch selbst spielen müssen, nicht um es vor mir aufzuführen, vor denen, die hier zu Besuch kommen, sondern so, als ob es für euch etwas ganz Natürliches wäre. Und ihr hättet gefühlt, dass ihr mitten im 11. Jahrhundert lebt. Und zu denken, dass wir von dieser versunkenen Zeit aus beobachten können, wie die Menschen des 20. Jahrhunderts sich herumschlagen, wie sie sich in unaufhörlicher Unruhe abquälen, um zu erfahren, wie ihr Schicksal sich entscheidet, wie die Ereignisse, die sie in solcher Sorge und Aufregung halten, sich ordnen werden. Schön. Wunderbar. Ja, schön. Genug. Jetzt wisst ihr es. Jetzt kann ich nicht mehr mitmachen. Ihr auch nicht. Falls ihr es bis jetzt noch nicht begriffen habt. Mich ekelt das an. Wahrhaftig. Er soll es noch leid tun, dass sie hierher gekommen ist. Er scheint hier als Schwiegermutter und er als Klinizenser und bringt einen Arzt mit, der mich beobachten soll. Und er weiß, ob sie nicht glauben, sie könnten mich heilen lassen. Diese Narren. Wer ist da? Deo Grazia. Ach, das ist Giovanni. Der kommt, um wie jeden Abend den kleinen Mönch zu spielen. Das soll er nur tun. Lassen wir ihn dabei. Warum? Um sie auf Kosten eines alten Mannes zu amüsieren. Der es aus Liebe zu mir tut. Für den soll es wieder ganz echt sein? Ja, ganz echt. Denn nur so ist die Wahrheit keine Posse mehr. Vater, tretet ein. Setzt euch, Pater. Setzt euch hierher und jetzt schreibt. Ich bin bereit, Majestät. Das Friedensdekret, das zu Mainz erlassen wurde, diente den Armen und Guten ebenso, wie es den Bösen und Mächtigen schadete. Den Ersten brachte es Reichtum, Hunger und Elend den anderen. Nur alles schon vorbei wäre. Ich zittere vor Angst. Beruhige dich, Frieda. Es kann dir nichts geschehen. Bleib ganz ruhig in dieser Nische stehen. Und wenn er vorbeikommt, dann sprich ihn an. Psst! Ich höre ihn. Er kommt. Nein. Bleib, Herr Giovanni. Mach es allein. Gute Nacht. Gute Nacht. Heinrich? Auf! Das war's. Wer ruft mich? Heinrich? Ah! Nein! Das ist... Heinrich! Heinrich! Ich habe Angst! Frieda, er ist geheilt. Ich bin bei dir, siehst du nicht? Geheilt? Er hat alles nur aus Spaß gemacht. Sei ganz ruhig. Nein, ich habe Angst. Aber wovor denn? Schau ihn doch an. Er war ja gar nicht wahnsinnig. Was soll das heißen? Die Burschen haben alles verraten. Ja, er hat es ihnen im Vertrauen gesagt. Was haben sie verraten? Er hat Komödie gespielt, um dich zum Besten zu halten. Und auch uns, die wir im guten Glauben... Das ist doch nicht möglich! Auch seine Schwester? Meine Mutter bis zu ihrem Tode? Weiter! Sprich weiter! Weiter? Was denn? Nicht nur deine Schwester wird gestorben sein. Meine Schwester? Ich sagte deine, die du bis zum letzten Augenblick gezwungen hast, sich hier als deine Mutter Agnes auszugeben. Und sie war nicht deine Mutter? Meine Mutter, ja, meine Mutter! Aber ich war alt und weit fort, als deine Mutter starb. Was weißt denn du, ob ich sie nicht schon lange, lange im Stillen beweint habe, auch in diesem Gewand? Was sagt er da? Still, um Gottes Willen. Was ich sage? Ich frage alle, ob Agnes nicht die Mutter Heinrichs des Vierten war. Ich glaube, ihr solltet das wissen, Markgräfin. Ich nicht. Jetzt kehren die Wahnvorstellungen zurück. Vorsichtig, meine Herrschaften. Was heißt Wahnvorstellung, Doktor? Er fängt wieder an, Theater zu spielen. Schluss mit dieser Posse! Der hat Posse gesagt! Um Gottes Willen, reizen Sie ihn nicht. Aber die Burschen haben es doch gesagt. Ihr, Lolo, Franco, ihr habt Posse gesagt! Nein, nur, dass Sie geheilt wären. Darum jetzt endlich Schluss damit! Finden Sie nicht, dass es Zeit wäre, Ihre Verkleidung abzulegen, Marchesa Mathilde? Wer denkt denn noch an Verkleidung, wenn er wirklich geheilt ist? Geheilt, ja, ich bin geheilt, aber so schnell, wie du glaubst, ist die Sache nicht abgetan. Weißt du, Belcredi, dass seit 20 Jahren niemand gewagt hat, so vor mir zu erscheinen wie du und dieser Doktor da? Oh ja, das weiß ich. Und heute Morgen bin ich auch in einer Verkleidung vor dir erschienen. Ja, als Mönch. Und du hast mich für Petrus Damiani gehalten und ich habe nicht einmal gelacht. Eben, weil ich glaubte, dass ich verrückt sei. Ja. Und du musst lachen, wenn du sie so siehst, jetzt, da ich geheilt bin. Es ist wirklich unglaublich, wie du das hast tun können. Nachdem du das Unglück, das dir zugestoßen war, überwunden hattest, diese Posse zu spielen. Ja, aber schau, als ich damals vom Pferd fiel und mit dem Kopf aufschlug, war mein Geist ja wirklich gestört. Ich weiß nicht, wie lange. Aha. Es hat also lange angehalten? Ja, Dr. Lange, ungefähr 12 Jahre. Und nichts mehr von dem zu sehen, Belcredi, was sich nach jenem Karnevalstag ereignete, für euch ereignete, nicht für mich. Die Dinge, wie sie sich veränderten, die Freunde, wie sie mich verrieten, der Platz zum Beispiel, den andere einnahmen, was weiß ich, aber vielleicht im Herzen der Frau, die man liebte und wer gestorben war, all das, weißt du, ist für mich durchaus keine Posse gewesen, wie du glaubst. Aber nein, das meine ich ja nicht. Ich meine die Zeit danach. Ach so, danach. Eines Tages... Ein sehr interessanter Fall, Doktor. Beobachten Sie mich. Beobachten Sie mich genau. Eines Tages ist der Schaden hier im Kopf, wer weiß wodurch, von selbst wieder geheilt. Ich öffne allmählich wieder die Augen und zunächst weiß ich nicht, ob ich schlafe oder wache, aber ja, ich bin wach. Ich berühre diesen Gegenstand und jenen. Ich beginne wieder deutlich zu erkennen. Ach, Belcredi, du hast recht. Fort, fort mit dieser Maskerade. Die Fenster auf und wieder Leben atmen. Fort, fort. Wir wollen hinaus. Aber wohin? Und wozu? Um von allen heimlich mit dem Finger auf mich zeigen zu lassen, auf diesen Heinrich den Vierten, der nicht mehr so wie bisher, sondern Arm in Arm mit dir unter den Freunden erscheint. Aber nein, was sagst du denn, warum? Wer brächte das fertig? Kein Gedanke daran. Es war doch ein Unglück. Aber sie hielt mich doch alle schon vorher für verrückt. Und du weißt das. Du, Belcredi, der sich über jeden ärgerte, der mich zu verteidigen versuchte. Ach was, das war doch nur Spaß. Schau dir meine Haare an. Meine sind auch grau. Ja, mit dem einen Unterschied, ich bin hier als Heinrich der Vierte ergraut, verstehst du? Ich habe es nicht einmal bemerkt. Erst ganz plötzlich an dem Tage, an dem ich die Augen wieder aufschlug, habe ich es wahrgenommen. Es war schrecklich. Denn ich habe sofort begriffen, dass nicht nur die Haare, sondern dass alles so grau geworden sein musste. Alles zusammengebrochen, alles zu Ende. Und dass ich mit einem Wolfshunger an eine Tafel kommen würde, die abgeräumt ist. Tja, aber die anderen... Ich weiß, die konnten nicht darauf warten, dass ich geheilt werde. Nicht einmal die, die hinter meinem Rücken mein Pferd in die Flanke gestochen hatten. Was? Ja, heimtückisch, damit es scheuen und mich abwerfen sollte. Und das erfahre ich erst jetzt? Ach, auch das wird wohl nur ein Spaß gewesen sein. Aber wer war es? Wer ist denn hinter uns geritten? Das ist jetzt unwichtig. Doktor, sehen Sie, ob der Fall nicht wirklich etwas Neues in der Geschichte der Geisteskrankheit ist. Ich habe es vorgezogen, verrückt zu bleiben, weil ich darin einen Genuss ganz neuer Art entdeckte. Bei klarstem Bewusstsein meinen Wahnsinn auszuleben und mich so für die Brutalität eines Steines zu rächen, der mir den Schädel eingeschlagen hatte. Und alle, die sich vor mir sehen ließen, zu zwingen, die berühmte Maskerade von damals fortzusetzen, aus dieser Posse eine Realität werden zu lassen. Die Wirklichkeit eines echten Wahnsinns hier. Alle maskiert und der Thronsaal und meine drei Ratgeber, geheime und selbstverständlich verräterische ihr, Lolo Franco, ich möchte wissen, was ihr dabei gewonnen habt, als ihr erzähltet, dass ich geheilt sei, irgendjemanden ins Vertrauen ziehen, das kann wirklich nur ein Verrückter, ja. Jetzt klage ich euch an, wisst ihr warum? Die da haben geglaubt, sie könnten jetzt mit mir ihre Possen treiben. Auf eure Kosten, ja. Hört ihr? Dieses Lachen gilt euch. Man muss verzeihen. Dies Gewand ist für mich die offensichtliche und freiwillige Karikatur jener unaufhörlichen Maskerade, deren unfreiwillige Narren wir sind. Wenn wir uns, ohne es zu wissen, so maskieren, wie wir zu sein glauben, schauen Sie her, Doktor. Ich erinnere mich an einen Priester, wahrscheinlich an Ihre, der in einem öffentlichen Park in der Sonne schlief, die Arme auf die Lehne der Bank gestützt. Man kann ganz gewiss sein, dass er in diesem Augenblick nicht mehr wusste, dass er ein Priester war. Er träumte. Und wer weiß, was er träumte. Ein kleiner Junge ging vorüber, der eine Blume abgerissen hatte. Als er vorbeiging, kitzelte er damit den Priester am Hals. Ich sah, wie er die Augen öffnete und wie sein Mund sich zu einem Lächeln verzog, glücklich über seinen Traum selbst vergessen. Aber plötzlich richtete er sich auf in seinem Priestergewand. Und in seine Augen kehrte der gleiche Ernst zurück, den Sie auch in meinen Augen gesehen haben. Denn die irischen Priester verteidigen ihren katholischen Glauben mit dem gleichen Eifer, mit dem ich für die unverletzbaren Rechte der Erbmonarchie eintrete. Ich bin geheilt, meine Herrschaften. Deshalb kann ich hier ausgezeichnete Narren spielen. Und ich tue es in aller Ruhe. Euer Unglück ist es, dass ihr so aufgeregt in eurem Wahnsinn lebt, ohne ihn zu erkennen und zu sehen. Jetzt ist es also soweit. Die Verrückten sind wir. Ja, wenn ihr nicht verrückt wärt, du und die Marchesa, warum wärt ihr dann zu mir gekommen? Ich bin gekommen, weil ich glaubte, du seist der Verrückte. Und sie? Ach, sie? Das weiß ich nicht. Sehe nur, wie begeistert sie ist von dem, was du sagst. Ganz fasziniert von deinem bewussten Wahnsinn. In der Kostümierung, in der sie stecken, Marchesa, könnten sie auch gleich hier bleiben und diesen Wahnsinn mit ihm teilen. Veltredi! Sie sind unverschämt! Machen Sie sich nichts daraus, kümmern Sie sich nicht darum. Er muss immer jemanden herausfordern. Dabei hat der Doktor ihn gewarnt, mich zu reizen. Belgredi, du glaubst doch nicht, dass ich mich noch über das aufrege, was zwischen uns gewesen ist, über die Rolle, die du in meiner unglücklichen Beziehung zu ihr gespielt hast. Mein Leben ist das hier. Es ist nicht das Ihre. Ihres, in dem Sie alt geworden sind, habe ich nicht mitgelebt. Ich bin kein Geisteskranker in Ihrem Sinn, Doktor. Ich weiß sehr wohl, dass Carlo nicht ich sein kann, weil ich, Heinrich der Vierte, bin ich hier seit 20 Jahren, verstehen Sie, gefesselt an diese ewige Maske. Die Marchesa hat sie genossen, diese 20 Jahre. Und sie ist so geworden, wie man sie da sieht. Und ich vermag sie nicht mehr wiederzuerkennen, denn ich kenne sie so, wie Frieda heute für mich ist. Frieda, mein Kind. Bist auch wirklich erschrocken über den Scherz, zu dem sie dich überredet haben, ohne zu begreifen, dass es für mich nicht ein Scherz sein konnte, wie sie meinten, sondern dieses fürchterliche Wunder, der Traum, der in dir lebendig geworden ist, lebendiger als je dort oben warst du ein Bild. Nun hat man dich zu einem lebendigen Menschen gemacht. Oh, du bist mein, mein! Ich habe ein Recht auf dich, Frieda! Lass dich umarmen! Lass ihn los! Hat er dich verwundet? Ja. Belgredi! Er hat ihn verwundet. Ich hab's ja gesagt, er ist gefährlich. Mein Gott! Hier, Herr Frieda! Er ist verrückt. Er ist wahnsinnig. Ja, aber haltet ihn doch fest! Nein, du bist nicht verrückt. Er ist nicht wahnsinnig. Er ist nicht wahnsinnig. Kommt, wir müssen uns um Belgredi kümmern. Los, Marcofino! Ihr bleibt hier! Jetzt. Ja. Jetzt sind wir gezwungen. Wir bleiben zusammen. Hier zusammen und für immer. Sie hörten Heinrich IV. Von Luigi Pirandello mit Michael Heldau, Hilde Mikulic, Dietlind Haug, Siegfried Lowitz, Peter Urey und anderen. Übersetzung Georg Richard, Regie Klaus Gmeiner.